lassen Sänger singen, wenn sie durch die engen Gassen ziehen. In alle Häuser dringen sehnsüchtige Melodien. Wenn dann ihre Mandolinen klagen, fangen sie sich alle Herzen ein, was ihre Lieder sagen. Rührt auch ein Herz von Stein, o mia bella Napoli, werd ich nur einmal sah, o mia bella Napoli, der blieb gern ewig da, wo dunkel die Zypressen stehen, Santa Lucia, wo blüten schwere Düfte wehen, von sanften Höhen, o mia bella Napoli, du Stadt am blauen Meer, o mia bella Napoli, mein Herz ist sehnsuchtsschwer, in mir klingt eine Melodie, wo ich auch sei, o mia bella Napoli. Bleib ich treu. In mir klingt eine Melodie, wo ich auch sei, o mia bella Napoli. Dir bleib ich treu, dir.